Kapitel 4 Adjektive Deklination nach indefinitem Artikel Übung 1 Wie bitte? Ergänzen Sie mündlich oder schriftlich. Beispiel A Das ist aber ein schöner Tag heute. Wie bitte? Der Tag ist schön. A Das ist aber ein schöner Tag heute. Wie bitte? Der Tag ist schön. B. Sie haben aber einen süßen Hund. Wie bitte? Ihr Hund ist süß. C. Ist das ein alter Hund? Wie bitte? Ist Ihr Hund schon alt? D. Das ist bestimmt ein ganz liebes Tier. Wie bitte? Ihr Hund ist bestimmt sehr lieb.